Ich denk zu oft an dich, zu oft. Krieg dich aus mir nicht rausgeboxt, yeah, yeah. Du hast den Ausgang abgeblockt. Und ich denk zu oft an dich, zu oft, yeah, yeah. Komm schon, verrat mir den Trick, wie du dich so festbeißt. Kein Plan, wie du das hinkriegst. Ich krieg dich nicht abgeschüttelt, denn du bist so sattelfest. Ich such so lang nach dem Mittel, schon dass mich von dir loslässt, yeah. Und ich krieg dich nicht aus meinem Kopf. Ich denk zu oft an dich, zu oft. Krieg dich aus mir nicht rausgeboxt, yeah, yeah. Du hast den Ausgang abgeblockt. Und ich denk zu oft an dich, zu oft, yeah. Kein Tag ohne Denken an dich, das ist so stressig und nervig, glaub mir, ich will es nicht. Denn wo ich bin, bist du auch, ob ich steh oder lauf, du wohnst in meinem Bauch, yeah. Und ich krieg dich nicht aus meinem Kopf. Ich denk zu oft an dich, zu oft. Krieg dich aus mir nicht rausgeboxt, yeah, yeah. Du hast den Ausgang abgeblockt. Und ich denk zu oft an dich, zu oft, yeah, yeah. Ich denk zu oft an dich, zu oft. Krieg dich aus mir nicht rausgeboxt, yeah, yeah. Du hast den Ausgang abgeblockt. Und ich denk zu oft an dich, zu oft, yeah.